Namen ist Ausgang an sonnigen Tagen. Er hat ja nur ein paar Menschen erschlagen. Tschüss, goodbye, auf Wiedersehen. Wir sind bereit zum Untergehen. Wir marschieren voller Glück in die Steinzeit zurück. Tschüss, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war wunderschön. Wir nehmen Abschied, deutsches Land. Wir sagen tschüss, auf Wiedersehen. Deutsches Land, wir sagen tschüss, auf Wiedersehen.